Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 563, an Goethe, Weimar, 5. Januar. Ich erhalte mit großem Vergnügen Ihr Billett und werde, weil Sie es erlauben, heute um 1 Uhr aufwarten und kann bis 5 Uhr zu allem, was Sie mit mir machen wollen, bereit sein. Wir haben in dem niedlichen und bequemen Logis, das Sie uns bereitet und eingerichtet haben, recht wohl geschlafen, das Übrige mündlich. Meine Frau grüßt Sie aufs Beste. SCH